Nach den Beatles in Phil Spector Nachbearbeitung eben Phil Spector Original 1966, Ike und Tina Turner, River Deep, Mountain High. In den USA zur ganz großen Enttäuschung Spectors ein richtiger Flop, noch nicht einmal Top 50, Platz 88. Hinter den Kulissen wurde zu der Zeit heftig gegen Phil Spector gearbeitet. Weiße Radiostationen boykottierten die Platte, zu schwarz. Für Schwarze war es zu weiß und plötzlich hatte Spector selbst keine Lust mehr und gab seine Phyllis-Plattenfirma auf, Mitte 1966. Spätestens seit River Deep Mountain High war nicht nur John Lennon ein großer Spector-Fan, damals ja auch noch Paul McCartney, ich sagte es schon, sondern auch George Harrison von den Beatles. Nach dem Split der Beatles im Frühjahr 1970 produzierte Phil Spector das Solo-Dreifach-Album für George Harrison All Things Must Pass. Daraus noch bis zum Ende dieser Stunde ein bisschen aus Isn't It a Pity. Nach den Nachrichten dann weiter mit dem Wall of Sound.